Ahoi, liebe Skeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Metal Challenge Body Gym Monologize herzlich willkommen. Feminismus, heute Frauen gehören hinter den Herd. Die Gleichberechtigung der Frau wäre prinzipiell eine tolle Sache, wenn sie denn auch alle Frauen verstanden hätten. Frauen versuchen in einer Welt mit Männern mitzuhalten, die eben nach deren Vorzüge jahrtausendelang geformt wurde. Dies ist wohl auch der Grund, warum einige Fußballspiele anfangs gegen die Genfer Konventionen verstoßen haben. Doch inzwischen gehört auch dieses Klischee der Vergangenheit an. Und da Frauen inzwischen arbeiten und sogar in der Schweiz wählen dürfen, finde ich, sind wir auf einem guten Weg, wären da nicht einige spezielle Frauen. Noch während meiner Schulzeit stehe ich bei einem Seefest an einer Bar, als mich eine gesichtskreative Frau anspricht und die üblichen Informationen einholt. Sie verliert keine Zeit und legt also los. Lieber HD Somebody Else, ich koche täglich und putze einmal in der Woche. Großartig, bei mir zu Hause macht es meine Mama. Soll ich auch einmal für dich kochen? Was gibt es? Alles, was du willst. Ich finde, Frauen gehören hinter den Herd und sind dazu da, dem Mann zu dienen. Ich ahne, dass sie nicht die hellste Birne im Kronleuchter ist, also erwidere ich. Interessant, ich dachte, die Welt versucht gerade, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau einzupegeln. Gleichberechtigung ist totaler Mist, der liebe Gott hat sich da schon etwas dabei gedacht. Frauen sind zum Kochen und Putzen da und sollten zu Hause bleiben, während der Mann in der Arbeit Geld verdient. Ich unterdrücke einen Würgereflex und versuche, meine Gedanken zu sammeln, während meine Freunde auf Abstand gehen und schallend lachen. Doch zum Glück hält die Frau mit ihren Intentionen nicht hinter dem Berg. Mein Freund hat mich mit meinem kleinen Sohn sitzen lassen. Nicht die Möglichkeit. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Freund. Du suchst also einen strahlenden Ritter, der all deine Probleme löst, dich als Prinzessin, die du ja ganz offensichtlich bist, auf sein Schloss trägt und hast dabei mich erwählt. Wie alt bist du? Anfang 20. Dir ist schon klar, dass ich erst heiße 17 bin, noch immer zur Schule gehe und auch zum lustigen Bundesheer muss ich noch. Ach, Schule ist doof, du könntest dir abbrechen und gleich zu arbeiten beginnen. Ja, das könnte ich machen. Ich könnte auch jemanden bitten, mit einem 3,5-Tonner über meinen Fuß zu fahren. Steht aber beides nicht auf meiner To-Do-Liste. Beim Bundesheer verdient man auch Geld, habe ich gehört. Klar, Millionen. Darf ich das Geld gleich auf dein Konto überweisen? Quatsch, wir haben doch dann ein gemeinsames Konto. Dem Würgereflex folgt ein Fluchtreflex. Finde ich großartig, dass du schon Pläne für unsere gemeinsame Zukunft machst. Doch da drüben stehen meine Freunde, die warten auf mich. Deine Freunde brauchst du dann nicht mehr. Eine Stunde vergeht, in der ich versuche zu flüchten, mich Lady Feminismus itself jedoch immer wieder aufspürt, bis ich mich unter einen LKW hindurchrolle, der mir über den Fuß fährt und ich bin frei. Au! Dachte ich, bis mein Handy klingelt. Ich beiße mir auf die Lippen und notiere in meinem Kopf jenen meiner Freunde, der Lady Feminismus itself meine Nummer gegeben hat, ausfindig zu machen, zu jagen und zu erlegen. Ich mache es kurz, denn der Abend war noch sehr lang. Nach zahlreichen Gesprächen, Telefonaten und SMS habe ich es weder geschafft, Lady Fizz von der Gleichberechtigung der Menschen zu überzeugen, noch dass ich nicht der Richtige für sie und ihren Sohn bin. Als meine Freunde dann endlich beschlossen, den Heimweg anzutreten, sprang ich ins Auto und wir fuhren mit quietschenden Reifen davon. Und nachdem Lady Fizz am nächsten Tag alleine in ihrem Bett erwachte und ihr an unserer gemeinsamen Zukunft erste unbestimmte Zweifel kamen, schrieb sie mir eine letzte bestimmende SMS. Hör auf, mich und meinen Sohn zu belästigen! Lass uns in Ruhe! Und nur schweren Herzens konnte ich dieser Bitte Folge leisten. Lady Fizz hatte also trotz ihrer zahlreichen Jahre an Lebenserfahrung, ihrer augenscheinlich herausragenden Schulbildung und ihrer angewandten Intelligenz höchstwahrscheinlich einen Sexualunfall. Ich nehme die Pille später. Musste nun mit Top-Aussichten am Arbeitsmarkt alleine einen kleinen Sohn großziehen und suchte nach Hilfe. Das kann ich verstehen. selbst ihr genialer Plan, einen minderjährigen Schüler zu bitten, ihr ein Einkommen zu verschaffen, ihren etwas jüngeren Sohn zu erziehen und sie zu retten, schlug überraschenderweise fehl. Manche Menschen werden einfach vom Pech verfolgt. Aber um auf den Punkt zu kommen, wenn ihr schon einem negativen Vorurteil entspricht, müsst ihr es dann unbedingt herausposaunen. Es braucht mindestens 10 gute Gegenargumente, um euch auszugleichen. Ich höre schon den ersten Chauvinisten. Es gibt 3 Arten von Frauen. Die Intelligenten, die Schönen und die Mehrheit. Die Frau von heute hat weniger Chancen am Arbeitsmarkt, bekommt weniger Geld, leidet unter sexuellen Belästigungen, hat nebenbei auch noch den Traumjob Hausfrau, ist umgeben von Chauvinisten und wird Opfer zahlreicher Vorurteile. Der Feminismus schreitet nur langsam voran und gerade die Vorurteile halten tapfer dagegen. Wer könnte ein Vorurteil schon besser bestätigen als jene Menschen, die ihm unterliegen? Was haltet ihr von Frauen, die selbst behaupten, dass sie hinter den Herd gehören?